1. Ulzer Donizidik, der König von Jerusalem, Erfa, das Joshua Ari Volstandigsestorten des Sen König Hingerichtet hat, Janor y Zuvor in Jericho, Geriater in Gross Org. Zudem beunruhigte in die Nachricht, dass die Bewohner von Gibeon einen Friedensvertrag mit den Israeliten geschlossen hatten und none unter ihnen lebten. 2. Die Angst in Jerusalem war groß, die Gibeon ein Bedutenstadt war, die in ihrer Gross den Königlichen Staaten glich und sogar Ari übertraf, Zudem galten ihr Männer als besonders kampfverprobt. 3. Infolgedessen Santa Donizidik, der König von Jerusalem, Boten und die Könige von Hebron, Jarmut, Lachish und Eglon, msiem Unterstützung zu bitten. 4. Erforderte sie auf, sich im Anzuschließen, gemeinsam Gibeon anzugreifen, die Stadt Frieden mit Joshua und dem Volk Israel geschlossen hat. 5. Daraufhin vereinigten sich die fünf amoritischen Könige mit ihren gesamten Streitkraften, belagerten Gibeon und begannen mit den militärischen Angriffen gegen die Stadt. 6. In ihrer Not schickten die Männer von Gibeon ein dringend Nachrichten Joshua in das Lager bei Gilgal und beten ihn, sie nicht im Stich zu lassen, sondern ihnen schnell zu Hilfe zu kommen. 7. Joshua reagiert sofort und brach von Gilgal aus auf, wo bei ihr sein Gesamtes hier und sein tapfersten Krieger mitnahm. 8. Der Herr ermutigt Joshua, kein Furcht vor den Feinden zu haben, die er sie bereits in sein Gewalt gegeben habe und niemand ihrem Angriff standhalten kann. 9. Nach einem anstrengenden Nachtmarsch von Gilgal aus überraschte Joshua das feindlich hier und griff sie völlig unerwarteten. 10. Der Herr versetzt die Feinde vor den Israeliten in Panik, so dass sie bei Gibeon ein schwer Niederlage erlitten und über den Pass von Bethhoron bis nach Asika und Makeda verfolgt wurden. 11. Waren die Amoriter vor den Israeliten flohen, ließ der Herr am Abhang von Bethhoron gewaltig Hagelstein vom Himmel fallen, durch die mehr Feinde starben als durch das Schwert der Israeliten. 12. An jenem Tag, als der Herr die Amoriter den Israeliten ausliefert, sprach Joshua offentlich vor dem ganzen Volk zu Gott und befahl der Son, über Gibeon und dem Mond, über dem Tal von Agilen stillzustehen. 13. Tatsächlich blieben Son und Mond stehen, bis das Volk und seinen Feinden rasch genommen hat, y es im Buch des Aufrechten dokumentiert ist, die Son verharrt fast einen ganzen Tag lang im Himmel. 14. Es gab weder Dava noch Danach Gemels wieder einen Tag, und dem der Herr in solch außergewöhnlicher Weise auf die Stimme eins Menschen hort, den selbst kämpfte für Israel. 15. Nach diesem Sieg kehrte Joshua zusammen mit dem gesamten Israelitischen Heer in das Lager nach Gilgal zurück. 16. Die fünf amoritischen Könige waren jedoch geflohen und hatten sich in einer Hole bei Makeda versteckt, der Gefangenarm zu entgehen. 17. Als Joshua Daruba informiert word, dass man die fünf Könige in der Hole bei Makeda entdeckt hat, ergriff a sofort Maßnahmen. 18. A befahl, Grostein vor den Eingang der Hole zu Walsen und Wachen aufzustellen, die Könige dort festzuhalten. 19. Den restlichen Soldaten befahl a Jedok, die Verfolgung der Feinde fortzusetzen und sie daran zu hindern, ihr befestigten Stadt zu erreichen, die der Herr sie in ihr Hand gegeben hat. 20. Nachdem Joshua und die Israeliten den Feinden ein vernichtend Niederlage beigebracht hatten, konnten sich nur wenig überleben in die befestigten Stadt retten. 21. Das gesamte Volk kehrte daraufhin wohlbehalten zu Joshua in das Lager bei Makeda zurück, und niemand wagte es mehr, ein bosses Wort gegen die Israeliten zu äußern. 22. Schließlich ordnet Joshua an, den Eingang der Hole zu öffnen und die fünf Könige zu im Heror zu führen. 23. Diesem Befehl wird folge geleistet, und man brach die Könige von Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lachish und Eglon aus ihrem Versteck zu im. 24. Als die Könige vor Joshua standen, rief die Anführer seiner Krieger herbei und forderte sie auf, ihren Fass auf den. Nacken dieser Könige zu setzen, den Sieg zu demonstrieren. 25. Joshua ermutigt sein Männer, stark und mutig zu sein, die der Herr mit all ihren zukünftigen Feinden Events overfahren word, y auch es hier getten hat. 26. Danach ließ Josua die fünf Könige hinrichten und ihr Körper bis zum Abend in fünf Bäumen aufhängen. 27. Bei Sonnenuntergang wurden die Leichen auf Befehl Josuas abgenommen und in die Hole geworfen, in der sie sich zuvor versteckt hatten, woraufhin man den Eingang mit großen Steinen verschloss. 28. Am selben Tag erobert Josua die Stadt Makeda und vollstreckte das Erteilen ihrem König so ihren allen Einwohnern, wann das jemand entkommen konnte. 29. Von Makeda aus zog Josua mit dem gesamten Heer weiter nach Libna, am Ort die Stadt anzugreifen. 30. Der Herr gab Ort Libna und ihren König in die Hand Israels, woraufhin Albewohner getötet wurden, genau wie es zuvor in Jericho geschehen war. 31. Anschließend marschiert Josua mit seinem Heer von Libna nach Lachish, belagert die Stadt und bereitet den Angriff vor. 32. Am zweiten Tag gab der Herr Ort Lachish in die Gewalt der Israeliten, die daraufhin die gesamte Bevölkerung der Stadt vernichteten. 33. Als Horam, der König von Giza, herbeilte, Lachish zu unterstützen, besiegt Josua Ort in und sein gesamtes Heer vollständig. 34. Danach zog Josua mit ganz Israel von Lachish weiter nach Eglon, belagert die Stadt und begann mit dem Kampf. 35. Sie nahmen die Stadt noch am selben Tag einen vollstreckten und allen Bewohnern den Bann, so wie sie es zuvor in Lachish getten hatten. 36. Von Eglon aus zog Josua mit dem gesamten Heer hinauf nach Hebron, die Stadt anzugreifen. 37. Sie eroberten Hebron und tokten den König Soi al Einwohner der Stadt und der umliegenden Dörfer, one jubelieben zu Ruxulassen. 38. Schließlich wante sich Josua mit ganz Israel gegen die Bier Ort die Stadt zu belagern und zu eroben. 39. Nahm die Stadt, ihren König und all zu chorigen Ortschaften einen vollstreckte und der gesamten Bevölkerung den Bann, genau wie es in Hebron und Libna getten hat. 40. So unterwarf Josua das gesamte Land, einschließlich des Berglands, des Südens und der Niederungen, und vernichtet all Könige, wie der Herr es befohlen hat. 41. Sein Feldzeuger streckt sich von Kadesh Barnea bis nach Gaza und umfasst das gesamte Gebiet von Goshen bis hin nach Gibeon. 42. All dies Könige und ihr Gebiet erobert Josua in einem einzigen Feldzug, weil der Herr, der Gott Israels, aktiv für sein Volk kämpfte. 43. Nach Abschluss dieser Kampf verkehrte Josua mit dem gesamten Volk Israel in das Basislager nach Gilgal-Zurach.